Der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Sepp Herberger. Wäre der Ball nicht rund, wäre er ein Würfel. Giula Lorand. Wie alles, was rund ist, ist auch der Fußball ein Sinnbild für das Ungewisse, für das Glück und die Zukunft. Peter Handke. Der Ball ist rund. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Denn du hast nur zwei Möglichkeiten, von der Straße wegzukommen. Fußball und Rock'n'Roll. Rod Stewart, Sänger. Willkommen zu einer Sendung in Zeiten der Fußball-WM. Ein Torwart muss Ruhe ausstrahlen. Er muss nur aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. Sepp Maier, Torwart. Pfeifen begeistert und macht mich glücklich. Hans-Joachim Weiland, Schiedsrichter. Ich hasse Schiedsrichter, ich könnte sie manchmal sogar umbringen. Udo Lattek, Trainer. Das Spiel selbst beruht auf einer Balance zwischen der Regel und ihrer Verletzung, zwischen Ordnung und Gewalt. Diese Balance hat der Schiedsrichter zu halten und sie ist äußerst fragil. Thomas Fattheuer, Soziologe. Am Fußball fasziniert mich die Absicht, gemeinsam mit dem Ball umzugehen. Bernard Minetti, Schauspieler. Das Ziel bilden die Tore, genauer gesagt der Raum hinter der Grenzlinie, bei deren Überschreiten durch den Ball mit seinem ganzen Volumen das Tor erzielt ist. Peter Handke, Dichter. Vorne fallen die Tore. Jürgen Sundermann, Trainer. Ich habe nicht gesehen, dass der Ball im Tor war. Aber ich sah, wie der Engländer Hunt nach dem Schuss von Hurst seine Arme hochriss. Ich sah auch, dass der deutsche Torwart einen untröstlichen Eindruck machte. Deshalb muss es Tor gewesen sein. Tofik Bachramov, Endspiel-Linienrichter. Der Druck entlädt sich beim Torschuss. Ein Wahnsinnsfeeling, so ähnlich wie beim Sex. Jürgen Klinsmann, Stürmer. Wunderschöner Tag heute hier im Zentrum von Barcelona. Ein warmer, sonniger Samstag. Und keine Angst, wir werden Sie, meine Damen und Herren, liebes Niemandsland-Publikum, jetzt nicht zwei Stunden mit grottigen Fußballliedern langweilen, aus den 70ern besonders oder aus den 80ern. Das war furchtbar. Nein, wir wollen versuchen, den Fußball insgesamt in seinem Verhältnis zur Musik zu beleuchten. Was haben die beiden scheinbar doch so getrennten Gebiete miteinander zu tun? Da müssen wir beim Fußballsommer 2006 beginnen. Es war der Sommer aller Fußballfans. Es war der Sommer, der selbst hartgesottene Kritiker der deutschen Fußballnationalmannschaft dazu brachte, sich schwarz-rot-goldene Fähnchen ans Auto zu pömpeln und gemeinsam mit Hunderten, ach was, mit Tausenden public zu viewen. Es war der beste Fußballsommer jemals, wie nicht wenige Langzeit-Fußballfans behaupten. So etwas kommt nie wieder. Nie wieder werden wir den Fußball so feiern. Frauen waren mehr denn je dabei. Unsere Mannschaft spielte plötzlich mutig, der Boden war bereitet. Wir hatten Poldi, Schweini, einen Lehmann im Tor und einen irre fairen, unerwartet sportlichen, sehr entspannten Titanen Kahn auf der Ersatzbank. Die wunderbaren Sportfreunde Stiller hatten ein nur wenig peinliches Fußball-Mitsing-Liedchen verfasst, dazu noch eine ganze Platte rund um den Ball. Die 11 Freunde, das magische Spiel, es war alles so perfekt. Doch was ging dann schief? Wer hatte nur Schuld am 0:2 gegen die Italiener? Es gibt eine klare Antwort. Es kann nur die eine Antwort geben. Der Schuldige ist Gerald Asamoah. Dieser eher für seine kämpferische als filigrane und taktisch kluge Spielweise bekannte Fußballer war es, der als offizieller Mannschafts-DJ einige Songs, darunter auch Sevilla Naidus, dieser Weg, aussuchte und dem Bundestrainer Klinsmann vorlegte. Jürgen Klinsmann soll dann angeblich genau diesen Motivationsschmachtfetzen des Wimmer-Inders, wie Xavier völlig zu Unrecht und indiskutabel von einigen Neidern verhohnepiepelt wird, ausgesucht haben. Das konnte nicht gut gehen. Dieser Weg ist ganz sicher ein nettes Stückchen popmusikalischen Flickens im deutschen Radioklangteppich und auch der Text kann einen aufbauen, zum Beispiel wenn die Frau weggerannt ist. Für den ganz alltäglichen Kleinkram eben. Dafür reicht dieser Weg bestimmt. Sogar bis ins WM-Halbfinale hat es gereicht, aber eben nicht weiter. Dieses Liedchen ist einfach nicht groß genug. Stellt euch vor, eine ganze Nation hätte nach einem deutschen WM-Sieg 2006 Naidu Unisona mitsingen müssen. Und ab dann immer und immer wieder. Bei jedem Fußballsieg, vom Stadt- oder Kreispokal über die Nachwuchsmeisterschaft bis zum Champions-League-Sieg der Bayern im letzten Jahr. Der falsche Beat, zu komplizierter Text, zu wenig Adrenalin. Da kommt einiges zusammen, nur eben nicht richtig. Falsch, alles falsch, schreien an dieser Stelle bestimmt einige Kenner der Szene. Denn Deutschland wurde ja schon dreimal Weltmeister. 1954 gar gänzlich ohne Musik. 1974 mit dem Jack-White-Knaller Fußball ist unser Leben. Und 1990 gab es ja dann auch den ersten offiziellen WM-Song überhaupt aufs Licht. Damals gesungen von Gianna Nannini. Steckt eure gelben und roten Karten wieder ein, das weiß man alles. Doch damals war Musik in der Kabine und im Stadion noch nicht so wichtig. Damals reichte ein Trainergrunzen noch als Motivation aus. Damals war Musik noch Musik, Mode war Mode und damals waren Fußballer eben noch Fußballer und keine trendsetzenden Frisurenmonster mit Riesenkopfhörern. Okay, Frisurenmonster gab es damals auch schon, aber ganz sicher nur zufällig. Oder glaubt hier wirklich einer, dass Günter Netzer seinen Scheitel vom Tastenmann der Doors geklaut hat, weil er Fan von bewusstseinserweiternder Musik war? Oder war Paul Breitner Frisurenfan der Jackson 5 oder von Bobby Hepp oder umgedreht? Eher nicht. Zurück zu den Kopfhörern. Was soll das denn eigentlich und was hören die Profis da? Etwa wirklich Musik? Sofort fällt mir die Geschichte von David Beckham ein. Ein Friseur soll Beckham gefragt haben, ob er seine Hörer wenigstens zum Haareschneiden abnehmen könne. Der blonde Schönling mit den genialen Flanken und den vielen Tattoos verneinte. Der Friseur, extrem genervt, reißt dem David die Dinger irgendwann vom Schädel. Natürlich will der Scherenschwinger kontrollieren, was denn da für Musik beim Fußball angesagt ist. Er lauscht in die Kopfhörer und aus denen schallt eine ruhige Stimme, die sagt: Einatmen, ausatmen, ausatmen, einatmen. Entweder kennen Özil und seine Spielkameraden diesen Witz nicht, oder sie brauchen ihre Musik so dringend und so laut, dass ihnen diese Alberei egal ist. Oder sie bekommen so viel Geld von den Kopfhörerbastlern, dass es sich sogar lohnt, deshalb verarscht zu werden. Dafür würde sprechen, dass man ziemlich oft Spieler bei einem lockeren Plausch beobachten kann, während sie die riesenhaften Apparate auf den Ohren haben. Würde darin auch immer Musik schallen, würde das bedeuten, dass all unsere Fußballprofis exzellente Lippenleser sind. Tja, je größer der Kopfhörer, desto mehr Platz für den Firmennamen oder die Botschaft. So einfach ist das. Zurück zur Musik, die keine Tore schießt, aber alles, zum Beispiel den Weltmeistertitel, versauen kann. Gerald Asamoah featuring Xavier haben es also 2006 verdaddelt. 2010 waren es wahrscheinlich die Vuvuzelas. Mann, da war Musik drin im Stadion. So, dass man lieber jeden deutschen Fußballschlager hören wollte. Selbst einen Pocher hätte man gefeiert. So, und jetzt? Wir haben eine WM vor der Nase und brauchen dringend Musik, die uns zum Titel pusht. Denn ohne Musik geht in den Kabinen von Deutschland nichts mehr. Fast jede Mannschaft hat einen DJ in der Kabine. Aber was man da so hört, ist entweder von onkelig böse über elektrisch dumpf bis hin zu aggressiv hoppig oder metallisch. Geht es also nur anglophil? Oder wie Sascha Lange, Autor mehrerer unterhaltsamer Bücher, sagt, Musik und Fußball, das Thema geht geschmackvoll nur in Großbritannien. Fassen wir doch mal die wirklich großen Hymnen und Lieder unserer Fußballwelt zusammen. Und auch keine Lust auf Meter und Schnee. Ich will lieber den ganzen Tag im Malibu am Strand stehen und nicht bei all die Klopfen. Three Lions geht immer. In jedem Stadion, auf jeder Party. Es berührt, es ist sehr intensiv und jeder singt gerne mit. We are the Champions, das ist einfach die Wahrheit, verpackt in eine königliche Komposition. Ich hab keinen Bock drauf, Bock drauf. Wir sind es, wir haben das Ding, egal wie hart es war. Und wer sind nochmal die anderen? Nur der Aberglaube oder die englische Sprache kann es sein, dass Jogi Löw davon abhält, das Teil schon ab dem ersten Gruppenspiel in Brasilien laut in die Kabine zu pusten. You'll never walk alone, einmal in Liverpool oder Dortmund live in der Fankurve miterlebt und die Frage nach einer größtmöglichen Gänsehaut hat sich erledigt. Sogar für einen Schalke-Fan nur eben ein bisschen anders. Und ich hab keinen Bock auf Werbung im Fernsehen, denn ohne Werbung würde ich Fernsehen auch mal gern sehen. Ich hab nicht mal Bock, Bock zu haben und ich kann auch nicht Ilona C.'s Gelaber jeden Tag ertragen. Ich schau lieber sehr erfrischend auch die Just Can't Get Enough Version der grün-weißen Fans im Celtic Park in Glasgow. Depeche Mode mit ihrem Teenie-Klassiker in der Fußball-Fankurve, herrlich. Das gute alte St. Pauli läuft sehr genial und sehr einfach zu Hell's Bells von AC/DC auf. Das ist im Zusammenhang mit den auch sonst so kreativen und bunt gemischten Fans heftig effektvoll. Und wenn mal ein Tor fällt, ist es für jeden erleichternd, zu Blur's Song 2, Wuhu, zu tanzen. Bis hierher alles Englischsprachiges, aber eben auch alles Klassiker in allen Stadien der Welt. Die deutschsprachigen Fußballsongs von Ketka, Thees Ullmann, Fettes Brot, Bella B. oder Slime, alles gute Typen, Musiker und Fans des angenehm anderen Fußballvereins FC St. Pauli, lassen sich dann aber auch eher beim Autofahren oder zu Hause genießen als im Stadion. Und die besseren deutschen Vereinslieder wie Hamburg meine Perle beim HSV oder Der Stern des Südens beim FC Guardiola München oder Eisern Union beim kleinen, sympathischeren Berliner Verein, sind alle irgendwie okay, aber nur im Vereinskontext. Da schlummern keine, wir sind alle eins und holen den Pokal Welthymnen. Woran liegt das? Lasst uns beim Versuch, eine Antwort zu finden, ein kleines, herrlich sinnloses Spiel bemühen. Finde Fußballer oder Macher aus dem Profifußball, die auch Popstars waren oder sind. Ohne Google vorsagen, nicht schummeln. Für England, Rod Stewart, Kevin Keegan, beide hatten Hits und Profiverträge. Dann noch Elton John, dem gehörte ein ganzer Fußballverein. Genau wie Robbie Williams, der gern den Fußball-Halbprofi gibt und fast in jedem Konzertort Spiele gegen Mannschaften aus der jeweiligen Gegend veranstaltet. Pete Doherty wollte zunächst Fußballreporter werden, bevor er wurde, was er jetzt ist. Liam Gallagher sah ich vor einem Jahr als Präsentator eines neuen Man City Trikots. Das wirkte aber ganz schön albern. So ganz und gar nicht Oasis-like oder lässig. Legt euch zurück, genießt das Stück. Okay, vielleicht eine Chance für Deutschland. Wir starten mit Franz Beckenbauer, Jack White, bürgerlicher Name Horst Nussbaum und Gerd Müller, alles Meister am Ball. Und in der Musik, vorsichtig ausgedrückt, eher so halb gut. Aber das war ja auch früher und alle waren jung und brauchten das Geld. Peter Schilling hatte ein Profivertragsangebot beim VfB Stuttgart, hat dann aber doch lieber mit Major Tom einen ganz respektablen 80er-Heuler zusammengeschustert. Mehmet Scholl, irre guter Typ, wahnsinnig guter Fußballer, Freizeit-DJ und Labelbetreiber mit exzellentem Musikgeschmack abseits des Mainstreams. Gilt auch als Schmusi der Sportfreunde Stiller. Und die ganz junge Garde mit Tim Bensko, erfolgreicher Kicker beim Union Berlin im Nachwuchs, und Materia aka Masimoto, Profikicker bei Hansa Rostock mit Einsatz im DFB-Pokal, haben wir gerade zwei herausragende Anwärter auf den deutschen Pop-Thron. Materia hat auch intensiv an der letzten Platte der Toten Hosen mitgeschrieben. Diese sind mit Millionen Retterspende und ständiger Präsenz bei Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall auch Macher im deutschen Profifußball. Mit dem für mich niemals erwarteten, an Tagen wie diesen haben die Hosen ein Werk geschaffen, das aus meiner Sicht als erster deutschsprachiger Song das Zeug hat, so groß zu werden, wie es die oben erwähnten englischsprachigen Stadionklassiker sind. Die Energie, der Text, die Weite, die angemessene Portion Pathos, das trifft Herz und Seele. Da kommt einiges zusammen. Ob du rauchst oder nicht, ist mir ganz egal, das ist gutes Zeug. Wenn wir diesem kleinen, herrlich sinnlosen Spiel folgen, dann geht es in Deutschland eher nach vorn. Außerdem hat England, trotz all der Geschmackssicherheit, immer noch jedes Elfmeterschießen verloren und nur einen WM-Titel gewonnen. Und den auch nur durch Beschiss. Die Beckenbauerschen Schlagerentgleisungen sind so gut wie vergessen. Vielleicht wird die deutsche Nationalmannschaft mit der Hosenhymne an Tagen wie diesen 2014 Weltmeister. Vielleicht auch mit einem Kabinenkompetenz-DJ bestehend aus Mehmet Scholl, Materia und den Sportfreunden Stiller. Vielleicht auch ganz anders. Aber wenn, dann wahrscheinlich trotz und nicht wegen der Musik in den großen Kopfhörern. Ich verlas gerade einen Beitrag von Herrn Stefan Michme. Der wurde am 4. März 1972 in Magdeburg geboren, spielt Fußball bei der alte Herrenmannschaft des Magdeburger SV Börde 1949. Er dürfte den meisten allerdings als Sänger der Rockgruppe Skicks bekannt sein, die mit Next November 1998 Platz 14 der deutschen Charts erreichte. Mittlerweile arbeitet er solo, sein Album Bis hier und bald weiter ist im vorigen Jahr erschienen. Stefan ist Mitbetreiber des Plattenlabels Hard Disco und Radio- und TV-Moderator bei MDR Sachsen-Anhalt. Chemie, weißt du, wie alles begann? Vor vielen Jahrmillionen. Das Leben entstand durch eine chemische Reaktion. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, was mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. Lieder, die verleihen einem Flügel. An Tagen wie diesen von den Toten Hosen ist so eins. Bleiben wir noch beim Thema Fußball und Musik. Der DJ Opa gilt als Deutschlands bester Stadion-DJ und wir stellen ihn mal kurz vor und dann geben wir seine Stadionmusikauswahl bekannt. Er gilt, wie gesagt, als der beste DJ der Bundesliga. Markus Häfs, besser bekannt als DJ Opa, seit 8 Jahren Stadion-DJ des Bundesliga-Absteigers Fortuna Düsseldorf. Die Fans lieben ihn sowieso, doch sogar die von ihm gern geärgerten Anhänger der Gegner respektieren ihn für seine musikalische Auswahl. Im wahren Leben arbeitet er in einer PR-Agentur und singt in einer, wie soll es anders sein, Punk-Rock-Band, dem Kaspar-Club. Für Melodie und Rhythmus, die Musikzeitschrift, nahm sich DJ Opa Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Wir werden das Interview jetzt nicht vorlesen, aber eine wichtige Frage war deine absoluten Stadion-Top 10, deine Top 10. Und er gibt die Top 10 Lieder bekannt, ohne Reihenfolge allerdings. Darunter sind Cock Sparrow, We're Coming Back, eine geniale Fußballhymne. Dann Kaspar Club, das ist er selber, Revolution is Over, 100% Vollgas. The Ramones, Blitzkrieg Bob, gut zum Wachrütteln. Der Neue Westen, wie sie läuft, akustisch, großartige Hip-Hop-Band, die hier die Latte verdammt hoch legt. Dann die Toten Hosen, Altes Fieber. Bei dem Song geht die gesamte Kurve mit. Starkes Stück von den Jungs. Dann Stunde X, Für immer nur bei dir. Das Fußballlied schlechthin. Besser geht es einfach nicht. The Clash, White Riot. Ein Song, der sagt, lass dir nicht alles gefallen. Dann Sham 69, If the Kids Are United. Ein Klassiker, ein Lied übers Zusammenhalten, das jeder mitsingen kann. Dann natürlich Monty Python, Always Look on the Bright Side. Nach Niederlagen zeigt man dem Gegner, pft, da stehen wir doch darüber. Und Doris Day, Que Sera. Einfach eine schöne Nummer, die jeder kennt. Und Zugabe? Die Ärzte, Schrei nach Liebe. Angesichts der zunehmenden Zahl von Nazis in den Stadien, eine Pflichtnummer. Leider trauen sich viele das nicht. DJ Opa von Fortuna Düsseldorf. Ball ist rund. Der Ball ist rund. Sepp Herberger. Als Fans und Stadiongänger haben wir uns oft gegraut, was man musikalisch so vorgesetzt bekommt. Das sagt Sven Städtler, Wahlberliner mit heimatbedingter VfL Bochum-Affinität. Da ist man in England eindeutig weiter, weil es dort traditionell eine viel stärkere Verbindung zwischen Fußball und Musik gibt. Dort spielen Bands wie Kasabian vorm FA Cup Final oder geben die Gallaghers Interviews in der Stadionzeitung. Carsten Stricker, Dortmund-Fan, ergänzt: Wir waren mal bei Hertha BSC im Olympiastadion und haben die Vorab- und Pausenmusik mehr durchlitten, als uns an ihr erfreut. Dabei gibt es genug Alternativen und bei den Leuten in der Musikindustrie rennt man ohnehin offene Türen ein. Stricker und Städtler müssen es wissen, denn beide sind Geschäftspartner in der Musikbranche, betreiben die Agentur Verstärker in Kreuzberg. Sie machen fast seit 2 Jahrzehnten Promotion für nationale, Nena, Kro und internationale Acts wie OMD, Brian Ferry, Arctic Monkeys und die Oasis-Nachfolgeband BDI und Noel Gallagher's High Flying Birds. Aus ihren Erfahrungen als Stadionbesucher haben sie eine geschäftliche Idee entwickelt. Die hat viel mit der Erkenntnis zu tun, dass das musikalische Vorspiel einer Partie auf Fußballer und Zuschauer Auswirkungen hat. Für die Stimmung im Stadion, als auch für das Image eines Vereins. Man muss nur an den FC St. Pauli denken, dessen Kultimage nicht zuletzt vom Fantum allerlei berühmter und berüchtigter Musiker geprägt wurde. Allein der Charakter der Stadionmusik am Millerntor schuf bereits eine Abgrenzung zur Konkurrenz. In deren Stadien ist die musikalische Unterhaltung des Publikums vor und manchmal gar während des Spiels meist irgendwo zwischen Kirmesdisco und Musikantenstadel angesiedelt. Zwar wird penetrant das Erlebnis Stadionbesuch glorifiziert, dabei jedoch außer Acht gelassen, wie bescheiden der Anteil des musikalischen Rahmenprogramms daran gewöhnlich ist. Um das zu ändern, hatten Stricker und Städtler vor Beginn der letzten Saison einen Cross-Promotion-Pfad ins Fußball-Bits gelegt. Sie begannen, die Fußballvereine der ersten bis vierten Liga mit Musik zu bemustern. Außerdem etliche Erstligisten im Handball, Basketball und Eishockey und diverse Sportmedien wie Sky TV und das Fußballmagazin Elf Freunde. Die Idee, eine Brücke zwischen Musik- und Sportprofi-Welt zu bauen, lag einerseits nahe, da die Musikpromoter selbst Fußballfans sind, andererseits braucht es eines Anstoßes zur Realisierung. Den erhielt Carsten Stricker 2009 auf einem Marketing-Meeting in London, wo er Tom Roberts kennenlernte, quasi den Architekten der Brücke in UK. Seine Firma Shoot Music organisiert seit 7 Jahren den Pendlerverkehr zwischen Musik und Fußball in Arenen, Sportsendungen und Stadionzeitungen auf der Insel. Sie sorgt auch dafür, dass schon mal Bands in der Halbzeit eines Matches auftreten. Verstärker und Shoot Music gingen ein Joint Venture ein, Shoot Music Promotion, um das Geschäftsmodell hierzulande zu etablieren. Schließlich gibt es in Deutschland ebenfalls einen prosperierenden Sportmarkt und eine besonders qualitative Herausforderung. Natürlich haben wir keinen erzieherischen Ansatz, aber es liegt uns schon daran, den musikalischen Horizont in den Vereinen zu erweitern, sagt Carsten Stricker. Die Dropkick Murphys, Lila Wolken oder die finnische Band Disco Ensemble seien nur einige Beispiele für gute Musik, die absolut stadiontauglich ist. Den Vereinen geht es um Fanbindung und in diesem Kontext ist Musik äußerst interessant, sagt Carsten Stricker. Allerdings haben viele Vereine wohl auch schlechte Erfahrungen mit der Musikbranche gemacht, als sie von Scharlatanen für viel Geld einen billigen Vereinssong angedreht bekamen. Von uns kriegen sie regelmäßig gute aktuelle Popmusik. Bemustert wird gratis mit Files, CDs und Videos. 80 Vereine nutzen das, von Dynamo Dresden über Arminia Bielefeld bis Schalke und BVB. Der FC Bayern noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das war ein weiterer Artikel der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, Schwerpunkt Musik und Fußball, weg vom Ballermann, Cross-Promotion im Fußballgeschäft. Der Text stammt von Herrn Erik Leo. Contrabanda 90.4 FM del Vial de Barcelona. sind diese Tage, an denen wir glaubten, wir hätten nichts zu verlieren. Wir machen alte Kisten auf, holen unsere Geschichten raus. Ein großer, staubiger Haufen Altpapier. Wir hören Musik von früher, schauen uns verblasste Fotos an, erinnern uns, was mal gewesen war. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Auf meiner Straße, lauf zu unserem Laden, seh euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren, drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber. ...1954, Weltmeisterschaft in der Schweiz. Der politischen Lage entsprechend wird die erste Fußball-WM auf europäischem Boden nach dem Krieg in der neutralen Schweiz ausgetragen. Nach der Wiedereingliederung in den Fußball-Weltverband FIFA hat sich Deutschland auch sportlich qualifizieren können, aber auf Deutschland achtet keiner. Und wer, wenn nicht die Ungarn, kommen für den Titelgewinn schon in Frage? 4 Jahre lang ist die ungarische Nationalmannschaft bereits unbesiegt. In ihren Reihen stehen die ganz großen Spielkünstler ihrer Zeit. Puskás, Kosic, Hidekuti. Zeitzeuge Rudi Michel erinnert sich. Die Ungarn waren das europäische Brasilien im Stil und in der technischen Voraussetzung, die sie ins Spiel mitbrachten, alle Zeiten. 1953 war ich ja noch ein junger Reporter und habe mir beim Südwestfunk Baden-Baden fast eine Reise nach London erbettelt zu einem der Jahrhundertspiele England gegen Ungarn. Ich wusste das, aber nur vom Lesen her. Man hatte ja damals noch kein Fernsehen. Filmausschnitte waren nur kurz und nicht aussagekräftig. Ich habe mir angelesen und konnte mir vorstellen, aufgrund der Beschreibungen, dass das ein Wunderteam war, wie das österreichische Mal zuvor genannt worden war. Ungarn waren 11 perfekte Fußballer, mindestens, oder 12 oder 15. Sie waren austauschbar auf gewissen Positionen, aber nur auf gewissen Positionen. Technisch perfekt. Die Angriffsreihe immer faszinierend in den Variationen des Zusammenspiels. Puskás, damals schon Major in der ungarischen Armee, der ließ sich bei einem Treffer abholen. Der blieb stehen und sie haben ihn zurückgetragen über die Mittellinie wieder bis zum Anstoßkreis. Dieser Angriff immer stärker noch als die Hintermannschaft, als wollten die immer sagen, wenn wir hinten ein Tor bekommen, dann machen wir vorne zwei dagegen. Einerseits nimmt das Turnier den erwarteten Verlauf. Die Siege gegen Vize-Weltmeister Brasilien und Weltmeister Uruguay in Viertel- und Halbfinale bestätigen die Ungarn nur in dem Gefühl, unschlagbar zu sein. Andererseits hat mit Deutschland als Finalgegner keiner gerechnet. Deutschland, das die Ungarn in der Vorrunde noch mit 8:3 gedemütigt hatten. Doch ein reines Zufallsprodukt ist der deutsche Erfolg nicht. Die Mannschaft um Fritz Walter wirbelt bereits im Halbfinale die Österreicher so durcheinander, dass dem österreichischen Reporter Heribert Meisel nur noch die Flucht in den Sarkasmus bleibt. Für die Deutschen schon eingeworfen zu Schäfer. Schäfer halb links, wieder nicht gedeckt, genau. Der Schäfer wird schießen, schießt auch und schießt daneben. Und der Zehmann! Der Zehmann, mein Gott, alles ist durcheinander. Alles hat die Nerven verloren hinten, nur das kann ich sagen. Der Schäfer schießt auf 20 Meter Entfernung, der Ball geht 2 Meter neben unserem Tor ins Out und der Zehmann hält noch den Fuß hin, damit es ja ein Eckball ist. Hat man sowas schon gesehen? Eckstoß für Deutschland, ein geschenkter Eckball. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt das vierte Tor fallen würde. Wieder schießt der Fritz Walter, schießt die Ecke mit dem rechten Fuß. Abgewehrt, Tor! Tor für Deutschland! Ottmar Walter. 4:1 für Deutschland. Ich bin sprachlos. Das Finale schließlich entwickelt sich zu einem der turbulentesten Endspiele der WM-Geschichte. Nach 8 Minuten scheint bereits alles gelaufen. Die Ungarn führen 2:0. Reporter Herbert Zimmermann, in banger Erwartung wieder ein Debakel kommentieren zu müssen, ringt um Fassung, versucht sich und das Publikum schon mit der Niederlage vertraut zu machen. Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Nun, vergessen wir nicht, Deutschland hat noch nie einen ähnlichen Erfolg errungen. Seit 100 Jahren spielt man organisiert Fußball. Seit 50 Jahren gibt es einen Weltfußballverband. Seit 1930 Weltmeisterschaften. Und nie war Deutschland im Endspiel. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht so vermessen, dass wir glauben, er müsste erfolgreich ausgehen. Doch nur 10 Minuten später hat Deutschland ausgeglichen. Von dem jetzt hin und her wogenden Spiel lässt sich Herbert Zimmermann zu einer Reportage mitreißen, die die deutsche Bevölkerung geschlossen vor den Radioapparaten versammelt. Bojanski versucht, Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Und ein Schuss von Hidekuti, Volley aus 3 Metern abgefeuert, wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Die zweite Halbzeit wird zu einem Krimi. Wütend berennen die Ungarn das deutsche Tor. Ausgeführt. Es kommt zu dem weit aufgerückten Bocic. Bocic zu Hidekuti. Hidekuti, der zurückhängender Mittelstürmer spielt ab zu Kosic. Kosic auf engstem Raum, schön abgespielt. Jetzt Gefahr! Schuss! Auf der Torlinie gerettet! Nachschuss müsste kommen! Nochmal auf der Torlinie gerettet! Das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohlmeier. Aber die Ungarn bleiben im Ballbesitz. Bocic müsste schießen. Gibt zu Cibor. Cibor schießt. Abgewehrt. Liebrich rettet. Noch einmal Nachschuss. Kosic am linken Flügel. Rettet. Und jetzt ist die Gefahr beseitigt. Durch Liebrich. 18 Spieler im deutschen Strafraum. In ihn wird der Ball wieder hineingespielt. Und jetzt nach einem Kopfball von Hidekuti. Zum Glück. Einen halben Meter am Tor vorbei. Als Helmut Rahn schließlich 6 Minuten vor Schluss das 3:2 für Deutschland erzielt, als Herbert Zimmermann die berühmtesten Schreie der deutschen Rundfunkgeschichte ausstößt, da! Verschlägt es seinem Kollegen Wolfgang Hempel von Radio DDR bei derselben Szene fast die Sprache. Und da bricht wieder Puskás durch. Nein, Eggel fährt noch dazwischen, schiebt den Ball zurück zu Torwart Turek. Der hat sofort abgestoßen. Aber Bocic wehrt ab. Bocic spurtet nach dem Ball, aber auch er hat nicht mehr die Kraft, die wir von ihm kennen. Er dribbelt jetzt am linken Flügel, wird von Schäfer gefoult, aber Ling lässt weiter spielen, Schäfer flankt Schäfer flankt. Da ist Rahn, da. Rahn schießt. Nein, dribbelt. Schießt. Tor. Tor. Vierzig Sekunden lang hält Wolfgang Hempels Schweigen an. Eine lauernde Staatsführung im Rücken, die mit den sozialistischen Brüdern sympathisiert, muss er darauf bedacht sein, Maß zu halten. Bei dem ungarischen Reporter György Sepesi brechen gleichwohl alle Dämme der Zurückhaltung. Konfrontiert mit seiner Originalreportage, kommentiert er Jahrzehnte später selbst seine Gefühlswelten. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff ist meine Stimme schon nicht mehr so optimistisch. Ich habe Angst, die Deutschen greifen und greifen immer und immer an. Und jetzt kommt die ungarische Fußballkatastrophe. Bozsik, Bozsik, was hast du gemacht? Rahn schießt und... Hören Sie zu, bitte. Ich bin ganz zusammengebrochen und weine. Wie auch noch heute. Während es nach der Niederlage in Budapest zu Unruhen kommt, wird in Deutschland der Triumph von Bern tagelang gefeiert. Der neue Staat der Bundesrepublik erlebt sein erstes Erwachen aus der Nachkriegsdepression. Sie hörten soeben das Radio-Feature 1954, Weltmeisterschaft in der Schweiz, von dem Album Die Fußball-Weltmeisterschaften 1954 bis 2002 in Originaltönen, herausgegeben und produziert von Martin Maria Schwarz. Das Spiel Deutschland-Österreich, WM-Halbfinale, kommentiert von Herbert Meisel, dann Deutschland-Ungarn, das WM-Finale, natürlich von Herbert Zimmermann, bekannt in Stadt und Land, und Wolfgang Hempel und Georgi Zepesi. Niemandsland 91.4 FM. Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland, jetzt reicht's aber auch. Die Lust am Spiel. Einfach zusehen und alles besser wissen. Sich aufregen, weil ein Spieler nicht kapiert, wohin er den Ball treten muss. Zu sanft oder zu hart schießen sie. Wie soll einer zuschauen, was die rumbolzen? Die sollten lernen, vor dem Fernseher so ein Match zu ertragen. Der Ball ist nicht rund, wenn einer ihn tritt. Die kapieren nichts. Doch Tor, Tor! Freude schöner Fußballfunken. Wir haben ein Tor. Wir siegen. Verdient. Unsere Jungen. Ganz prima. Mein letzter Wunsch, Herr Pfarrer, kurz vor dem Ende eines Spiels nach dem alles entscheidenden Tor einfach wegdrippeln. Ohne Schmerz. Den Fernseher bis zuletzt im Blick. Evelyn Schlag, Schwalben im Strafraum. Ach, Doris, nein, ich habe mich noch nicht eingekriegt. Was sagst du zu dem Neuen? Die Frisur, die Wangenknochen? Ich finde, bringen tut's der Arsch. Wenn er sich bückt, wenn er den Ball hinlegt. Moment, die Nudeln kochen. Klarer Fall von Ablaufdatum überschritten. Nein, Real Madrid. Hast du's einmal mit mariniertem Fenchel statt mit Owen? Finde ich nicht so toll. Mehr hochgepusht, El Wonder Kid. Nein, lass dir nichts gefallen. Eventuell mit Juve drohen. Ein Abseits. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Den Mann habe ich noch nicht getroffen, tatata, sodass ich es verstehe. Der Riss im Stirnband, war das peinlich? Doris, dein Zidane sah ewig alt aus. Meine Menus kämpfen härter nur mit BSE. Ein Foreplay ist, wenn eine Elf High Noon spielt. Tunis? Heuer nicht. Ich warte ab, ich lasse mich überraschen. Kommt aus einem teuren Stall, na klar, Wayne Rooneys Socken stinken. Beckham soll sich seinen Nacken waschen. Rhabarber, Ronaldinho, Rote Beete, Rauke, Rüd und Raoul. Vor der 13. Minute sollte er nicht kommen. Seit ich mich entschieden habe, gibt's das nicht, ein 0:0. Natürlich mache ich mir Sorgen. Ist das nun dein Mr. Wright? Ja, ich weiß. Ich wollte nur. Wie? Mondfakes von der NASA? Im Astronautenhelm Buzz Aldrins sieht man einen Helikopter? Nein, es ist nicht Kaschmir, irgendeine Mikrofaser. Sag das nochmal. UFOs und UEFA? Klingt ja noch bekloppter. Eick, nicht Nistelrooy, der Maler. Und der spiegelt sich in einem Chip der Ritterrüstung des Kanonikus von Pele. Nicht Pelé. Hat sich bei dir nicht vorgestellt. Ach, nichts. War nur ein Spruch von meinem Vater. Warum ich das erzähle? Weil mir das Transzendente fehlt. Ja, ausgerechnet mir. Dir auch, okay. Natürlich gibt es die Erotik eines Tangos. Das Match, in dem wir spielen, ist ein Rückspiel, dessen Vorspiel wir nicht kennen. Eine Nebensache höchsten Ranges. Marion Poschmann. Die Farben der Fans. Rot-Weiß, Schwarz-Weiß, Blau-Weiß, Eintracht um den Hals gelegt, gehisst. Unten ergeben die holdesten Damen Fortuna, Titania, leichtfüßig Sinnbilder. Selber Weste und Schal, selber Bierdose. Unten Minerva, Concordia, unten Borussia. Musen für feinnervig wimpelnde, anmutig fahnenschwenkende Fans. Es ist eine seltsame Bescheidenheit des Zuschauers, eine Fläche mit sich bedecken zu wollen, sich blockweise aufzustellen, sich einzusortieren nach Farbwerten. Selber Weste und Schal, selber Fertigteil. Unten dreht Motor auf, wälzt sich Turbine heran, reagiert Energie auf Lokomotive, auf Dynamo Stahl. Fan ist Fan. Fan ist Föhn. Heißgehauchte Sprechchöre, Hintergrundbrummen, der eigenen Stärke versuchsweise näher gerückt. Es reicht, sich mit beiden Händen am Schal festzuhalten, um wirklich dabei zu sein. Fest an den Farben von Wacker, Rapid, von Glück auf, Gummimeier. Real ist real, nämlich königlich. Wäre der Name eine Realie, so wie ein Schal? Hinter der Absperrung halten wir uns für Phönix und Vorwärts, für besser als Standard, Progress, Partisan, und wir halten Distanz zu Distillery. Da kann man lieber gleich Grasshoppers heißen oder auch Rasensport. Der letzte Ausputzer oder der Stollenabdruck des Hermann G. Der Name als Programm. Katsche. Dass Herr Schwarzenberg Georg heißt, wussten zu seiner aktiven Zeit wahrscheinlich nur seine engsten Freunde. Der Ausputzer des Kaisers, Beckenbauers ebenso treuer wie großnasiger Adlatus, wurde während seiner gesamten Fußballerlaufbahn, in seinem Fall von Karriere zu sprechen wäre ein Euphemismus, immer nur Katsche gerufen. Katsche, das klingt nach Rennen, Grätschen, Treten, nach Blut, Schweiß und Tränen, nach harter, ehrlicher Männerarbeit. Fällt Ihnen bei der Frauennationalmannschaft spontan eine Dame ein, zu der die weibliche Form des Namens Katsche passen könnte? Katschine, Katscha? Na, lassen wir das lieber. Katsche Schwarzenbeck also war ein Vorstopper. Auch dieses Wort hat einen harten, metallischen Klang, der ein bisschen an Stahlverhüttung und Bergwerkschächte gemahnt. Charlie Körbel, das Frankfurter Urgestein, das gefühlte 5000 Mal für die Eintracht auflief, war auch einer von dieser Sorte. Und natürlich dürfen in dieser Reihung auch der vor kurzem verstorbene Rolf Rüssmann und Karl-Heinz Förster nicht fehlen, deren blonde Brutalität selbst Engländern ein wenig Angst einflößte. Und heute, die Zeiten der Vorstopper sind vorbei. Niemand würde einen Herrn Metzelder heute noch mit einem liebevollen Spitznamen wie Katsche belegen. Die Berufsbezeichnung heißt heutzutage Innenverteidiger. Und als solcher müssen sich die Herren Metzelder und Mertesacker um den Spielaufbau kümmern, mit möglichst wenig Fouls auskommen und möglichst auch noch Kopfballtore schießen. Katsche Schwarzenberg schoss Tore höchstens aus Versehen. Ein ganz wichtiges aber zum Beispiel im Europapokal-Endspiel gegen Atletico Madrid. Kümmerte sich keinen Deut um den Spielaufbau und trat schnelle Stürmer schnell mal um. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil er es so gewohnt war. Der moderne Innenverteidiger ist ein durch und durch moderner Fußballer, zuweilen sogar intelligent und aufgrund seiner hohen Spezialisierung auch recht teuer. Aber manchmal, wenn so ein rotzfrecher südamerikanischer Ballzauberer durch die Abwehr unseres Lieblingsclubs schneidet wie ein Messer durch die Butter, dann wünschen wir uns Katsche und Co. zurück. Nur für einen Augenblick, für eine Grätsche, für einen Tritt. Ach, Katsche. Text von Markus Mattes aus dem Buch Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Die besten Sprüche unserer Fußballhelden. Vielen Dank, Sonja. Es muss hier einen Weg nach draußen geben, sagt der Narr zum Dieb. Es ist alles so konfus hier, jeder Tag ein Hieb. Businessleute trinken meinen Wein, pflügen meine Erde. Keiner von den Deppen weiß, alles wirklich wert ist. Kein Grund, sich aufzuregen, tröstet der Dieb und nickt. Es sind hier viele unter uns, die sehen, das Leben ist ein fauler Trick. Aber du und ich, wir sind da drüber, wir werden das nicht tragen. Lieber keine falschen Worte, weil die Stunde hat geschlagen. Und rund um den Wachturm sieht die Prinzessin zu. Hab nur diese Holzgitarre, drei Akkorde, was die Wahrheit ist. Ich hab nur diese Holzgitarre, was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Der deutsche Fußball nicht doch eine Religion? Ludwig Harich, Schriftsteller. We'll be right back. gleich in die Agentur. Mittags sind überall Manager blau. Geld ist gut für die Figur. Dem Reglement des Weltfußballverbandes, Regel 10, wie ein Tor erzielt wird. Soweit diese Regeln nichts anderes bestimmen, ist ein Tor erzielt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und unter der Querlatte vollständig überquert hat, ohne dabei von einem Spieler der angreifenden Mannschaft absichtlich mit dem Arm oder mit der Hand angehalten bzw. geworfen, getragen oder gestoßen worden zu sein, ausgenommen vom Torwart, der sich innerhalb seines eigenen Strafraums befindet. Die Mannschaft, die während des Spiels die meisten Tore erzielt hat, hat gewonnen. Wenn keine Tore erzielt worden sind oder wenn jede Mannschaft die gleiche Anzahl von Toren erzielt hat, gilt das Spiel als unentschieden. Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag. Die vermischten Meldungen und kommentierten Katastrophen im heutigen Niemandsland. Spanien, Bohrturm statt Sandstrand. Die spanische Regierung dreht die Uhr zurück. Auf den Kanarischen Inseln setzt sie statt auf erneuerbare Energien auf Ölförderung. Spaniens konservative Regierung dreht die Uhr zurück. Nicht nur im Sozialbereich und bei den Bürgerrechten, sondern auch in der Energiepolitik. Ministerpräsident Mariano Rajoy scheint sich das Motto der Republikaner in den USA zu eigen gemacht zu haben. Mit Bohr, Baby Bohr, forderten sie einst die Erdölsuche vor der Küste der USA anstelle des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Auch Rajoy sieht den vermeintlichen Ausweg aus der Energiekrise auf dem Meer. Vor den Kanarischen Inseln soll bald schon nach Erdöl gesucht werden. Das werde Spanien wettbewerbsfähiger und vor allem unabhängiger von Ölimporten machen. Rajoy sitzt den gleichen Denkfehlern auf wie seine Gesinnungsgenossen auf der anderen Seite des Atlantiks. Selbst wenn das spanische Unternehmen Repsol vor der afrikanischen Küste Öl findet, wird Spanien wenig davon profitieren. Erdöl wird zum Weltmarktpreis gehandelt, egal woher es kommt. Billiger wird die Energieversorgung dadurch natürlich nicht. Gleichzeitig würgen die Konservativen ganz im Sinne der übermächtigen Energieversorger die Entwicklung der erneuerbaren Energien ab. Das Land, das über Sonne und Wind im Überfluss verfügt, arbeitete sich in den 1990er und den 2000ern an die Weltspitze. Ein Moratorium der Konservativen, das den Ausbau der erneuerbaren Energieformen stoppt, machte diese Entwicklung zunichte. Damit verliert Spanien die einzige Branche, die für eine flächendeckende Industrialisierung sorgte und die Milliarden im Exportgeschäft verdient hat. Kommentar: Die Regierung setzt die falschen Signale. Ein Blick auf die kleinste Kanareninsel zeigt, wo die Zukunft liegt. El Hierro versorgt sich seit diesem Monat zu 100% aus erneuerbaren Quellen und senkt damit nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern auch den Strompreis für die Verbraucher. Berlin, Thema Sicherheit, Geheimdienste. Es waren hochkarätige Geheimdienstler, Spitzenbeamte und Unionssicherheitspolitiker, die sich am vergangenen Dienstag in einem Nebenzimmer des Berliner Italieners Il Punto verabredet hatten. Die Chefs von Bundespolizei und Bundesamt für Verfassungsschutz, Dieter Roman und Hans-Georg Maaßen, fuhren ebenso vor wie die Vizepräsidenten von Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt. Aus dem Innenministerium kamen Staatssekretäre und Abteilungsleiter. Das Thema der vertraulichen Gespräche war die Gründung eines sogenannten konservativen Sicherheitsclubs, der sich vierteljährlich treffen soll. Die 16 Teilnehmer beunruhigt vor allem das negative Image der Sicherheitsbehörden. Nach den Skandalen um V-Leute des Verfassungsschutzes und den Enthüllungen über den US-Geheimdienst NSA ist die Stimmung in den Behörden so schlecht wie lange nicht. Dem müsse man entgegentreten, forderte Stefan Kaller, Abteilungsleiter öffentliche Sicherheit im Bundesinnenministerium. Thema Bundeswehr. Ministerin Ursula von der Leyen kämpft mit Rüstungsvorhaben und schlechter Stimmung im eigenen Haus. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Der Kabinettsstar ist in den Mühen der Ebene angekommen. Nun ja, zu Beginn wurde sie ja ordentlich gefeiert. Diese Ursula von der Leyen, sie ist 55 Jahre alt, eine schillernde Figur im Kabinett. Keine Ministerin wird mehr beobachtet als die CDU-Frau an der Spitze des Verteidigungsressorts. Wie es immer so schön heißt, habe sie einen furiosen Start gemacht, machte die Vereinbarkeit von Familie und Dienst zum Thema und forderte auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar mehr deutsches Engagement bei Auslandseinsätzen. Damit hat sie sich vor allem bei der Rüstungslobby und bei den Hardlinern im Militär beliebt gemacht. In ihrem Haus, so führt der Spiegel aus, ringt sie um Lösungen bei der Rüstungsbeschaffung und sucht nach dem richtigen Personal für Schlüsselpositionen. Doch jetzt gibt es eine erste echte Probe, führt der Spiegel in seinem Artikel aus. Die erste echte Probe steht ihr in dieser Woche bevor. Lange hatte sich von der Leyen um eine klare Positionierung zur bewaffneten Drohne gedrückt. Eine gesellschaftliche Debatte gefordert, an deren Spitze sie sich aber nicht stellen wollte. Die Ministerin ist überzeugt, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen braucht. In der Bevölkerung ist das Thema unbeliebt. Für manchen Militär hat die Ministerin zu lange gezögert, mit einem Bekenntnis zur Drohne. Ihre eigene Fraktion macht Druck. Ich erwarte von der Ministerin, dass sie sich klar für eine europäische Entwicklung einer bewaffnungsfähigen Drohne einsetzt, drängelte der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn, Lobbyist. Und mit Erfolg. Diese Woche will sich von der Leyen offen für die Entwicklung bewaffnungsfähiger Drohnen aussprechen. Ins Schussfeld der Opposition wird sie dabei auf jeden Fall geraten. Frau von der Leyen hat sich offenbar längst für die Beschaffung entschieden, das sagt der Grüne Tobias Lindner. Ihr Bekenntnis zu einer öffentlichen Debatte über die Beschaffung von Drohnen verkommt damit zur Farce. Das Thema Rüstung ist für die Ministerin auch jenseits der unbemannten Flugobjekte schwierig. Das zeigt ein interner Bericht des Bundesrechnungshofs. Das Sturmgewehr G36 weise im heißen Zustand mangelnde Treffgenauigkeit auf, befanden die Prüfer. Und dies könne eine Gefährdung für Soldaten im Einsatz darstellen. Der Bericht wirft dem Ministerium vor, jahrelang untätig geblieben zu sein, vor allem unter Vorgänger Thomas de Maizière. Danke, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mal eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich bei Edward Snowden zu bedanken? Immerhin haben Sie es ihm und seinen mutigen Enthüllungen zu verdanken, dass Ihr Handy wahrscheinlich derzeit nicht abgehört wird. Immerhin haben Sie ihm das zu verdanken, dass Sie mit dem US-Präsidenten telefonieren durften, konnten, Anlass hatten, ihm zu erklären, dass das gar nicht geht, und von dem Präsidenten die Zusicherung zu bekommen, jetzt und in Zukunft hören wir Sie nicht ab. Sind Sie überhaupt nicht dankbar? Wäre das nicht eine menschliche Geste hin zu Herrn Snowden, zu sagen, Dankeschön? Und warum reden Sie eigentlich heute hier nicht, Frau Bundeskanzlerin, warum reden Sie nicht, wo es um Ihr Handy geht? Um Ihre Aufgaben des Schutzes der deutschen Bevölkerung vor Abhören, millionenfachen Abhören und Abfangen der Telekommunikationsbeziehungen. Warum ducken Sie sich weg und machen in Ihrer anderen Rede so eine kleine Andeutung und sitzen jetzt hier und hören sich das an? Das ist nicht mutig. Ich hatte was anderes von Ihnen erwartet. Ja, das war der Abgeordnete Hans-Christian Ströbele in einer Rede zur NSA-Debatte im Deutschen Bundestag. Toll gesagt, die Kanzlerin direkt angesprochen, die undankbare Kanzlerin. Er hat noch mehr gesagt in dieser Rede, aber die ist sehr lang. Ich werde vielleicht nachher noch ein paar Auszüge bringen. Doch kommen wir zum Thema Sicherheit bzw. Sicherheit als Staatsreligion. Kommen wir nochmal zum Spiegel, ein Presseorgan, das sich sehr verdient macht zur Aufklärung der NSA-Affäre, das muss man hier sagen. Jede Woche berichten die, bringen Interviews, neue Enthüllungen, und man kann nur dankbar sein, zumindest, das muss man sagen, ist die Öffentlichkeit gewarnt, die Öffentlichkeit ist relativ gut informiert durch eben solche Presseorgane. Die Presse scheint mir übrigens im Moment die einzige Institution zu sein, die wirklich demokratisch und musterhaft, zumindest zum Teil, auf dieses Verbrechen, diese Bespitzelungssauerei reagiert. Diese Woche gibt es Interviews mit verschiedenen Leuten zum Thema Geheimdienste. Edward Snowdens Anwältin Jessalyn Ruddock und der ehemalige NSA-Mitarbeiter Thomas Drake sprechen über die Hintergründe der amerikanischen Datengier. Frau Ruddock ist 43 Jahre alt, sie verteidigt mehrere prominente Whistleblower. Sie war früher Beraterin des US-Justizministeriums. Heute zählen die ehemaligen NSA-Mitarbeiter Snowden und Drake, der ist 57, zu ihren Klienten. Drake wies nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf Missstände bei der NSA hin und wurde 2011 prompt von einem US-Gericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In dieser Woche wird er vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen. Der Spiegel hat nun folgende Fragen formuliert. Der Generalbundesanwalt hat wegen eines überwachten Mobiltelefons der Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Für eine massenhafte Überwachung deutscher Staatsbürger durch die NSA sieht er dagegen keine ausreichenden Anhaltspunkte. Mr. Drake, als ehemaliger NSA-Mitarbeiter, was sagen Sie dazu? Drake, das ist unglaublich. Deutschland ist nach den Terroranschlägen von 2011 die wichtigste Überwachungsplattform der NSA im Ausland. Und die einzige Person, der US-Präsident Barack Obama persönlich zugesichert hat, dass sie nicht mehr überwacht wird, ist Angela Merkel. Alle anderen Deutschen werden von der NSA offensichtlich weiter als Verdächtige betrachtet. Spiegel, Mrs. Ruddock. Haben Sie eine Erklärung für die Haltung der Bundesanwaltschaft? Ruddock, natürlich. Sie will die Wahrheit nicht wissen. Entweder liegt hier eine Form von Komplizenschaft vor oder sie ist einfach nicht an Ermittlungen interessiert. Spiegel. Die Karlsruher Behörde behauptet, es gebe keine Chance, erfolgreich zu ermitteln, da alles geheim und von den Amerikanern ohnehin keine Kooperation zu erwarten sei. Frau Ruddock, die deutsche Justiz hätte die Macht, Menschen zu Zeugenaussagen zu zwingen, sie vor Gericht oder vor eine vergleichbare Institution zu stellen. Ich denke, Deutschland sollte wenigstens versuchen, die Verantwortlichen der NSA vorzuladen. Und wenn sie dem nicht nachkommen, dann dürfte es künftig für sie schwieriger werden, einen netten kleinen Familienurlaub nach Europa zu machen, weil sie dann zur Fahndung ausgeschrieben werden. Spiegel. Jüngst hat der Spiegel Dokumente aus dem Snowden-Archiv öffentlich gemacht. Darunter eine Liste, die zeigt, dass es insgesamt rund 150 Orte gab, an denen die NSA und ihre Vorläufer hierzulande spionierten. Sogenannte SIGATs. Drake. Ja, dabei handelt es sich um aktive Horchposten für Funksignale. Das heißt, dort wurden Daten zugänglich gemacht, gesammelt und der NSA zur Verfügung gestellt. Spiegel. Waren diese Daten für die Sicherheit der USA und Deutschland bestimmt? Nun, das war der ursprüngliche Zweck, aber es geht längst weit darüber hinaus. Schauen Sie, über welche technologischen Möglichkeiten die NSA mittlerweile verfügt und wie dicht geknüpft ihr Netzwerk ist. Alle wichtigen, auch ökonomisch wichtigen Daten Europas fließen durch Deutschland. Die NSA fängt diese Daten entweder selbst ab, über den BND oder über Unternehmen, die sie heimlich an die NSA weiterleiten. Spiegel, die NSA argumentiert, um im Kampf gegen den Terror die Nadel im Heuhaufen zu finden, brauche sie möglichst viel Heu. Hier spricht die katholische Frau Ruddock, wenn Sie nach einer Nadel suchen, ist es doch unsinnig, den Heuhaufen immer größer zu machen. Die US-Regierung schürt Ängste, wenn sie behauptet, wenn ihr gegen Überwachung seid, trifft der nächste Terroranschlag euch. Bitte beichten Sie jetzt. Spiegel, was ist Ihrer Ansicht nach der eigentliche Zweck der Datensammlung? Frau Ruddock, es geht um die Kontrolle der Bevölkerung und um Wirtschaftsspionage. Ich wiederhole noch einmal, eine ganz klare Aussage. Es geht um die Kontrolle der Bevölkerung und um Wirtschaftsspionage. Drake, einer der Elefanten im Raum, den angeblich keiner sieht, ist Deutschland mit seiner Ingenieurskunst. Es ist extrem verführerisch, sich das alles anzuschauen. Neue Produkte, neue Methoden, neue Technologien. Spiegel, war das Ihr Auftrag, als Sie für die NSA in Deutschland waren? Drake, meiner nicht, aber ich weiß, dass es ihn gab. Spiegel, Snowdens Dokumente zeigen, dass der Bundesnachrichtendienst eng mit der NSA kooperiert. Wieso soll er das tun, wenn es zum Schaden Deutschlands ist? Drake, die Beziehung der Dienste ist in gewisser Hinsicht paradox. Sie ist historisch gewachsen während des Kalten Krieges, als es einen umfassenden Informationsfluss gab. Die NSA war immer der Herr in dieser ungleichen Beziehung. Der Informationsfluss oft eine Einbahnstraße. Dann passierten die Anschläge vom 9.11. Spiegel, die Terroranschläge in New York und Washington. Drake, ja. Und wissen Sie, welche Nation danach für die USA zum Ausspezil Nummer 1 wurde? Deutschland. Man wollte die Deutschen in gewisser Hinsicht dafür bestrafen, dass die Attentäter unbemerkt unter ihnen leben, trainieren und kommunizieren konnten. Spiegel, bestrafen, war das die Agenda? Drake, man hat es nicht so explizit ausgedrückt, aber es hieß, verdammt, wir können den Deutschen nicht mehr trauen. Ironischerweise hat das aber die Beziehung zum Bundesnachrichtendienst noch vertieft, weil die NSA mehr Kontrolle darüber haben wollte, was eure Jungs hier machen. Der Spaß für die ganze Familie. Spiegel, wie eng ist die Beziehung zwischen den beiden Geheimdiensten? Drake, außergewöhnlich eng. Die Deutschen sind nicht offiziell wie Großbritannien, Australien und die anderen Mitglieder der Five Eyes, die allerengsten Verbündeten der NSA. Aber die Beziehung ist so eng und wichtig, dass es kaum einen Unterschied gibt. Spiegel, Sie haben selbst als Spion für die NSA gearbeitet. Wann wurden Sie zum Whistleblower? In der Sauna. Drake, in den Wochen und Monaten nach dem 9-11. Da dämmerte mir, dass die NSA bereit war, Gesetze zu brechen, um ähnliche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Sie setzte sich über die Verfassung hinweg und spionierte unsere eigenen Leute aus. Sie verfügt heute über das größte Überwachungssystem, das die Welt je gesehen hat. Das lässt mich schaudern. Nationale Sicherheit ist zur Staatsreligion geworden. Sie sagen, sie wollten uns schützen, aber vor wem? Spiegel-Terroristen zum Beispiel? Frau Ruddock, ja, so geht das Märchen. Als der ehemalige NSA-Chef Keith Alexander vom Kongress befragt wurde, behauptete er, die NSA habe 54 Terrorpläne durchkreuzt. Später musste er einräumen, dass es gerade mal ein Terrorplan war. Und das auch nur vielleicht. Spiegel, angeblich mit Hilfe von Informationen der Amerikaner konnten die deutschen Behörden die Mitglieder der Sauerland-Gruppe verhaften, die Anschläge in Deutschland geplant hatte. Frau Ruddock, Ich bestreite nicht, dass die Überwachung auch dem Antiterrorkampf dienen kann. Aber 99,9% des Systems haben mit Sicherheit nichts zu tun. Es geht um absolute Kontrolle über Menschen und Informationen. Erspart Herr Zimmermann. Drake, ja, das ist die dunkle Seite des Überwachungsapparats. Er hat das alte Stasi-Motto »Alles Wissen« auf eine neue Stufe gehoben. Um alles zu wissen, wird nun auch alles gesammelt. Spiegel, was war Ihre erste Reaktion auf die Snowden-Affäre? Herr Drake, nichts davon hat mich überrascht. Frau Ruddock, ich dachte, endlich, ich vertrete seit Jahren NSA-Whistleblower, die sagen, der Geheimdienst überwacht all unsere Telefongespräche, alle unsere E-Mails, er greift sämtliche persönlichen Daten ohne rechtliche Grundlage ab. Und jahrelang passierte nichts. Ich hatte die Hoffnung, dass sich das nun ändert. Meine zweite Reaktion war, wer immer den Skandal ans Licht gebracht hat, wird seines Lebens nicht mehr froh werden. Spiegel. Mr. Drake wird in dieser Woche vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Edward Snowden wird das wohl nicht tun können, weil der Ausschuss ihn nicht nach Deutschland lädt. Aber in seinem Moskauer Asyl will Snowden nicht aussagen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Frau Ruddock, einige Abgeordnete wollen ein informelles Treffen in Moskau. Eine umfangreiche Aussage ist aber nur in Deutschland möglich. Spiegel. Manche Leute glauben, Snowden wolle nur kooperieren, wenn er dafür in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung erhält. Ruddock, das ist nicht wahr. Er hat ja auch schon dem Europarat Auskünfte gegeben. Deutschland muss sich wirklich entscheiden, ob es ernsthaft an Aufklärung interessiert ist. Reinhold Messner. Spiegel-Mitglieder des Untersuchungsausschusses behaupten, dass ihr Mandant gar nicht sonderlich viel über NSA-Aktivitäten auf deutschem Boden mitteilen kann. Frau Ruddock, der Ausschuss hat ihn doch bisher noch nicht mal angehört. Ich habe eher den Eindruck, dass die Mehrheit im Ausschuss, die CDU und die SPD, nicht so viel mit Snowden zu tun haben will. Einige von diesen Abgeordneten verhalten sich feige. Spiegel, wäre Deutschland überhaupt ein sicherer Ort für Snowden? Frau Ruddock, Deutschland hat eine unrühmliche Geschichte, was den Schutz von Informationen vor der NSA betrifft. Spiegel, Sie spielen auf den Fall Jens Carney an, der 1991 mitten in Berlin von einem US-Kommando entführt wurde. Frau Ruddock, ja, aber trotzdem denke ich, dass Deutschland ein gutes Aufnahmeland für Edward Snowden wäre. Spiegel, haben Sie eigentlich Kontakt mit aktiven NSA-Leuten und wie bewerten die Snowden-Start? Drake, ich habe im Moment keine direkten Kontakte. Intern heißt es, wer sich mit Drake einlässt, riskiert seinen Job. Das ist eine frostige Botschaft. Ich vermute, dass viele NSA-Leute mit Snowden sympathisieren, aber das lieber für sich behalten. Die Leute wollen abends nach Hause gehen, Fernseh gucken, ihre Hypotheken zahlen. Es ist zu unangenehm, in den Spiegel zu schauen. Frau Ruddock, manchmal kommen Leute zu unseren Veranstaltungen, die anonym bleiben wollen und mir ins Ohr flüstern, ich arbeite bei der NSA. Und ich finde großartig, was sie tun. Das Massenmedium macht. Ich verlas soeben ein Interview im Spiegel von dieser Woche, Ausgabe Nummer 27 vom 30.06.2014. Das Interview führten Sven Becker, Marcel Rosenbach und Jörg Schindler mit der Snowden-Anwältin Jesselyn Ruddock und dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Thomas Drake. Das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Das Massenmedium. Ein Flugzeug liegt im Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garn. In 3 Stunden sind sie da, zum Wiegenfeste der Mama. Die Sicht ist gut, der Himmel. Wir müssen Das Niemandsland Geschichtskalenderblatt. '34. Liquidierung der SA-Führung. Es soll jeder wissen, dass wenn er die Hand zum Schlage gegen den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist. So lautete die Schlagzeile auf der Titelseite des Völkischen Beobachters vom 14. Juli 1934. Die Rede Hitlers zu den Ereignissen, zum sogenannten Röhmputsch, war dort abgedruckt. Es war die Nacht der Abrechnung. Auf über 4 Millionen Mitglieder war die SA, die sogenannte Sturmabteilung, die paramilitärische Kampftruppe der NSDAP, im Jahr 1934 angewachsen. Ihre blutige Aufgabe war, mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 eigentlich erfüllt. Doch nun entwickelte sich die gigantische Parteiarmee zunehmend zu einem Machtfaktor, der mit der Partei rivalisierte. Ihr Chef Ernst Röhm forderte eine zweite Revolution und sah seine SA als Kader einer zukünftigen Volksarmee. Im Juni 1934 wurden gezielt Gerüchte über einen Putsch der SA gestreut. Um diesen angeblich bevorstehenden Röhm-Putsch abzuwehren, schritten Hitler und die SS vor 80 Jahren am 30. Juni 1934 zur Nacht der Langen Messer, in der sie die Führungsriege der SA ermorden ließ. Im bayerischen Bad Wiessee holte Hitler im Morgengrauen seinen alten Kampfkumpanen Röhm persönlich aus dem Bett und ließ ihn verhaften. Der gesamten Führungsriege der SA, die zu einem Treffen in München angereist war, erging es ähnlich. Im Gefängnis München-Stadelheim erschoss ein SS-Kommando Röhm und weitere Inhaftierte. In ganz Deutschland wurden SA-Angehörige verhaftet und ermordet. Als Folge der Liquidierungsaktion verlor die SA an Bedeutung. Die SS gewann die Oberhand. Das Militärmonopol aber blieb bei der Reichswehr. Wenn niemand fragt, bleibt die Zukunft stumm. Die Dummheit der Welt auf dem Vakuum. Wenn niemand fragt, bleibt die Zukunft stumm. Die Dummheit der Welt auf dem Vakuum. Wenn niemand fragt, bleibt die Zukunft stumm. Vorbei das Spiel mit toten Träumen. Himmelgrau versteckt es nicht in sich, an sich, um sich, sehen sich, bewegen. Himmelgrau. Arrogantes Ego-Denken, Vorbildler, den gestrigen Sprachspruch zu eignen. Doch eigentlich nur andere Worte sind Zerkauterbrechen. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Lichtbild, Passbild, Kopfschuss als Dokument für ein paar Jahre Existenz. Hier der Beweis, die legitime Antwort auf den Fragenkatalog. Dem Zölibat der Allmacht, keines Schul- und Abeltod. Wäre es so, würd keiner denken, den Geist verrenken, auf Menschen spucken, im Todeskarussell entzückt beschützen. Ich bin das Fleisch auf dem Gabentisch der Macht. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Magdalena schlägt mit Gottes Sohn die Kirche weltlich. Frechheit siegt, nur durch Duldung Gewalt triumphiert. Ein endlos Schweigen, das viel kommt, bis das das Hirn zerbricht. Hass ist nichts als das Schreien des Gehirns, das uns Schmerzen gelingt, das Denken vergisst und das Wissen erhebt. Im Himmelgrau tanzen Schwangere hin mit den toten Körpern missbrauchter Kinder. Fleisch auf dem Gabentisch der Macht. Ich hab heut Nacht vom Tod geträumt, er stand auf allen Wegen. Er winkte und er rief nach mir so laut. Er sprach, mein Leben sei verwirkt, ich sollt mich zu ihm legen. Ein frühes Grab sei längst für mich gebaut. Ein frühes Grab sei längst für mich gebaut. Ich floh, soweit das Land mich trug, soweit die Vögel fliegen. Doch mir zur Seite spürte ich den Tod. Sein Schatten folgte meiner Spur, ich sah ihn bei mir liegen. Und seine Hände waren blutig rot. Und seine Hände waren blutig rot. Da wusste ich, es weht der Wind und Regen fällt hernieder, auch wenn schon längst kein Hahn mehr nach mir kräht. Weil ich schon längst vergessen bin, singt man mir keine Lieder, nur untergrünt und blinkt auf jedem Feld. Nur untergrünt und blinkt auf jedem Feld. Und Halm und Strauch und Baum. Das war mein Traum. Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer. Thank you. still, still, still, summer, summer. 68er. Kurze Geschichte einer Kulturrevolution von Anselm Weidner. Demokratie jetzt oder nie. Die Polizei hat sich hinter ihren Wagen verschanzt. Sie schützen sich mit ihren Schilden. Einige Gummigeschosse fliegen durch die Luft. Die Studenten versuchen, einen Renault 404 umzustürzen. Jetzt einen durch Vaux. Jetzt beginnt die Polizei, die Frontlinie der Studenten zurückzudrängen. Das ist eine regelrechte Schlacht. Die Studenten greifen mit Pflastersteinen an und die Polizisten antworten mit Tränengasgeschossen. Man kann hier nicht mehr atmen. 8. Mai 1968 auf dem Boulevard Saint-Michel im Quartier Latin in Paris. Bis zu 20.000 Studenten und schließlich immer mehr Arbeiter liefern sich in der folgenden Woche Straßenschlachten mit der Polizei. In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai rüttelt der Aufstand, bei dem für 8 Stunden das Viertel um die Rue Gay-Lussac erobert wird, ganz Frankreich aus dem Schlaf. Es beginnt die Zeit des Generalstreiks und der Besetzung der Fabriken. Die Polizei zieht sich aus dem Quartier Latin und von der Sorbonne zurück. Ich sehe rote und schwarze Fahnen. Das ist schon ein großartiger und natürlich auch ein ganz ungewöhnlicher Anblick. All diese jungen Leute mit Motorradhelmen und Tüchern um die Nase gebunden. Jetzt bilden sie eine Kette und stellen eine Art Pfahl vor der Flamme auf. Die Rebellen von Paris hissen auf dem Allerheiligsten der Nation, dem Arc de Triomphe, die rote und die schwarze Fahne. Arbeitet niemals, die Fantasie an die Macht, oder de Gaulle Chienlit, de Gaulle Bettpisser, Autogestion, Selbstverwaltung, oder nur vite, schnell, steht an den Wänden von Paris. Und an den Werkstoren von Citroën und Renault flattern Bettlaken mit der Aufschrift Occupation des Usines, Conseil Ouvrier, Besetzung der Fabriken, Arbeiterräte. Also hatte L'Outremont, der spätromantische französische Dichter recht, wenn er schrieb «Sous les pavés, la plage». Unter dem Pflaster liegt der Strand. Das berühmte Graffiti der Enragés, der Wilden an der Fakultät von Nanterre. Die Bewegung des Mai 68 war offensichtlich die Ablehnung der entfremdeten Arbeit und folglich die Fete, das Spiel, wirkliche Gegenwart der Menschen und der Zeit. Sie war zugleich auch Ablehnung jeder Autorität, jeder Spezialisierung, jeder hierarchischen Enteignung. Sie war Ablehnung des Staates und folglich der Parteien und Gewerkschaften ebenso wie der Soziologen und Professoren. Aus der Zeitschrift Situationistische Internationale vom September 69. Jede Situation der Langeweile, der unhinterfragten Routine, der erpressten Unterwerfung umkehren in ein Ereignis, ein Happening der Aufhebung von Langeweile. Überall die Autorität lächerlich machen, überall Zwang und Herrschaft aufdecken. Das waren die Devisen der Situationisten, einer Gruppe von Philosophen, Künstlern und Architekten, die die universelle Selbstverwaltung in allen Bereichen der Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Ohne sie hätte es die Revolte des Mai 68 in Frankreich wohl kaum gegeben. Ich glaube, unsere konkrete, ganz praktische Zielvorstellung ist eine Gesellschaft aufzubauen, die von Arbeiterräten einfach verwaltet wird. Das heißt, dass die Lohnabhängigen sich selbst verwalten. Nun, das will nicht gesagt werden, dass es das morgen zum Beispiel in Frankreich erreicht werden kann, sondern das ist unser Ziel. Das bedeutet weiterhin, dass wir also Schritt für Schritt alle repressiven Institutionen unserer Gesellschaft zerschlagen müssen, um überhaupt das Ziel, die Herrschaft der Arbeiterräte und der Bauernräte und der Studentenräte einfach aufbauen zu können. Mit welch revolutionärer Zuversicht, Ruhe und Gewissheit Daniel Cohn-Bendit hier deutschen Rundfunkhörern die Rätedemokratie als das Gebot der Stunde erläutert. Schließlich hatten sich ja in den besetzten Fabriken während des wochenlangen Generalstreiks in Frankreich Arbeiterräte und in den Universitäten Studentenräte gebildet und auf dem Lande entstanden die ersten Bauernräte. Der Strand schien zwar nicht gleich unter dem Pflaster zu liegen, aber auch nicht allzu weit. Die Gymnasiasten in Rom, die Studenten in Berlin, die Wütenden in Madrid, Lenins Waisenkinder in Prag, Rebellen in Belgrad, die militanten Sengakuren in Japan, alle greifen dieselbe Welt an, die alte Welt. Und es gibt diesen fast mystischen Glauben an die schöpferische Spontanität der Massen. Voll revolutionärer Zuversicht überschreiben die Situationisten den Artikel, aus dem diese Passage stammt, der Beginn einer Epoche. Die antiautoritäre Revolte in Deutschland ist bald keine auf die Universität beschränkte Studentenbewegung mehr. Demokratie jetzt oder nie, das war eine selbstbewusste Forderung in der Debatte um die Notstandsgesetze. Demokratie und Studentenbewegung, das ist ein Wechselbalg ohnegleichen und ein Lehrstück mit dem Titel »Die Schwierigkeiten der Deutschen mit der Demokratie«. Dabei hatte alles so einfach und demokratieförderlich angefangen. Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr Zeitungen gelesen, und ich hatte immer geglaubt, wenn ich die lange genug lese, verstehe ich irgendwann die Welt. Ja, ich habe viel gelesen, viel gewusst, aber ich habe es nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und ich merkte auf einmal, dass hier in diesen Diskussionen und auch vor allen Dingen mit den SDS-Genossen, ich bin dann bald eingetreten, die Strippen sortiert wurden. Ich habe einfach auf einmal begriffen, was los ist, wo die divergierenden Interessen sitzen und wo ich hingehöre. Sigrid Rüger hatte Mitte der 60er als Konventssprecherin an der Freien Universität Berlin den sogenannten Fall Kubi miterlebt. So unbedeutend der Anlass, so gewaltig die Wirkung. Der Aster an der FU hatte anlässlich des 20. Jahrestages der Kapitulation zum 8. Mai 1965 unter anderem den Journalisten Erich Kubi eingeladen. Der hatte sich früher mal kritisch zur Herkunft des Namens Freie Universität aus der Ideologie des Kalten Krieges geäußert. Der damalige Rektor der FU Lührs erteilte Kubi daraufhin ein unbefristetes Redeverbot an der FU. Was ist unsere Satzung wert? Die Studentenvertretung entscheidet frei darüber, wie sie ihrem satzungsgemäßen Auftrag, zur umfassenden, also auch zur politischen Bildung beizutragen, gerecht wird. Wir fordern, zu jeder Zeit jedermann über jedes Thema in unserer Universität zu hören und mit ihm zu diskutieren. Die Debatten auf dem Campus über die Hochschulreform oder die Notstandsgesetze, über Vietnam und Persien, politisierten eine ganze Studentengeneration. Mir ging es genauso. Plötzlich verstand ich nicht nur, warum die Bananen billiger als die Äpfel waren oder dass die sogenannten Arbeitgeber ja eigentlich die Arbeitnehmer sind, sondern auch, warum die USA Allende stürzen mussten und was die Sowjetunion in Angola machte. Eines der großen Teach-ins im Henry-Ford-Bau, ich erinnere mich vor allem an Knut Nevermanns vehemente, kluge Attacke auf die Verkrustetheit von Teilen der Universität. Ich war begeistert, fasziniert. Und wir haben dann, ich war damals in der katholischen Studentengemeinde, versucht, Analoges zu machen. Im Frühjahr 67 etwa ein Sit-in im Offizialat. Es ging da nur um die Tatsache, ob man noch nach 10 Damenbesuch haben darf. Ein klassischer Konflikt dieser Zeit zwischen moralinsauren Institutionen und dem Interesse am Leben, an neuen Lebensformen der jungen Leute. Ein Konflikt, der in Nanterre immerhin den französischen Mai 68 auslöste. Und dann erfasste die Politisierungswelle immer weitere Bevölkerungskreise wie die Schüler. Diese Gesellschaft entwickelt sich immer rascher und offener zu einer autoritären Leistungsgesellschaft. Die offensichtbarsten Zeichen, die geplante Notstandsverfassung mit weitgehenden Vollmachten für autoritäre Regierungseingriffe, die Wahlrechtsreform, die unsere mehr und mehr zur Formalität erstarrende Demokratie auf die Wahl zwischen zwei kaum zu unterscheidenden Parteien beschränken will, die schleichende Finanzreform, die das Verhältnis der Finanzverteilung zugunsten des Bundes verbessert und damit den Ländern weniger Geld für den Kulturetat, also auch für die Schulen lasse, so der erste Sprecher des im Juni 67 in Frankfurt am Main gegründeten Aktionszentrums unabhängiger und sozialistischer Schüler. Mit der Zeit, und die scheint in diesen ein, zwei Jahren des demokratischen Aufbegehrens zu rasen, wird das Verhältnis zu den Herrschenden, der Konflikt mit dem System, immer schärfer formuliert. Aber nur im Konflikt bewähren sich Freiheit und Demokratie. Dass es die im Westen, wie immer wieder von Politikern beschworen, wirklich gäbe, bezweifelten immer mehr. Humphrey, der amerikanische Vizepräsident, kommt nach Berlin. Natürlich ist die Stadt ein Heerlager. Mindestens 10.000 Geheimpolizisten durchkreisen die Straßen. Polizisten in Uniform stehen da. Jubel-Berliner sind aufgefahren. Und im Grunde wollte Kunzelmann aufdecken, was das für eine Stadt war, was diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in keiner Weise besser war als drüben in der DDR, dass in Berlin, West-Berlin mindestens genauso viele Polizisten unterwegs waren. Und das wollte man durch ein Attentat machen, in dem eine Bombe geschleudert wurde, aber die Bombe bestand aus Pudding. Und die Polizisten sollten nur weiß werden und alle sollten einen Schreck kriegen. Erinnert sich Bernd Rabehl, einer der führenden Köpfe im Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS, an das berühmte Pudding-Attentat der Kommune 1 mit ihrem Anführer, dem professionellen Provokateur Dieter Kunzelmann. Hi, listeners from Niemands Land. My name is Dan and I'm from Ireland. Conisatatu agus gairi am Borherlash. That means in Gaelic, how are you and may the road rise against you. Slán agus gorv mahagit. Un saludo para los oyentes de Niemands Land. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. Der Ball ist rund. Sepp Herberger.